Park Bong-ju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der TVRK, besuchte das Vereinigte Jugendchemiewerk Namhung. Bei der Besichtigung verschiedener Produktionsprozesse des Werkes ermutigte er die Arbeiter bei der Produktionssteigerung. Auf einer Besprechung wurden die Maßnahmen zur Versorgung der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe mit noch mehr Düngemitteln und zur genügenden Bereitstellung der Rohstoffe durch benachbarte Einheiten getroffen. Zuvor besuchte der Regierungschef das Vereinigte Stallwerk Zolima und betonte, dass man die Produktionsprozesse im normalen Betrieb setzen und die Produktion von Stahl und Eisen steigern sollte.